Ich habe ganz viele wirklich tiefgehende, auch kompositorisch-ästhetische Diskussionen auf Facebook mitverfolgt, lustigerweise. Also was sagen, früher in einem Printmedium erschienen wäre und langatmig, da hat der erste irgendwie 5 Seiten geschrieben, dann muss man wieder 3 Wochen warten, dann ist der nächste Beitrag dazu. Das geht halt heute viel schneller und es geht dann teilweise auch über Indie-Printmedien. Ich bin in den letzten Jahren mehr und mehr kritisch von sozialen Medien geworden, weil problematische Art und Weise kommunizieren die Leute weniger als vorher, weil sie denken, dass es einfacher ist, die Leute zu kontaktieren. Facebook kommt mir mittlerweile so ein bisschen vor wie StudiVZ vor 10 Jahren. Es ist dann irgendwie manchmal so ein bisschen stammtischmäßig oder so. Dann habe ich Freunde, die sind gar nicht in dem Bereich unterwegs, die sagen, ah, da gab es wieder so eine Komponisten-Diskussion. Also anscheinend sind wir da auch fast ein bisschen eine Ausnahme und die Leute, die das noch so richtig ernst nehmen. Welche Bedeutung hat Social Media heute für Komponisten und Komponistinnen zeitgenössischer Musik? Dienen Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. zur Vernetzung oder eher zur Selbstvermarktung? Und was bedeutet das für die Kunst? Die meisten Komponisten und Komponistinnen sehen sich mit diesen Fragen heutzutage konfrontiert. Für viele von ihnen gehört Social Media inzwischen zum Alltag. Die folgende Sendung stellt 7 unterschiedliche Wege vor, sich gegenüber Social Media zu positionieren. 7 Berliner Komponisten und Komponistinnen sprechen über ihren Umgang mit sozialen Medien. Malte Giesen, Genuel von Lilienstern, Iris Holz, Johannes Kreitler, Lia Muir, Stefan Keller und Johannes Boris Borowski. Ich habe auch lustigerweise schon mehrere Aufträge über Facebook gekriegt. Also ich habe ja auch eine eigene Website und das ist aber eher so zu reinen Dokumentationszwecken, aber das funktioniert eigentlich nicht als Akquise. Das ist bei Facebook schon irgendwie ganz komisch. Da habe ich dann teilweise im Messenger kamen dann plötzlich so Anfragen, ja, hast du nicht Lust, da ein Stück zu schreiben oder willst du nicht da was machen? Also auf so einem ganz inoffiziellen Weg sozusagen. Malte Giesen, Komponist. Der 30-Jährige hat in Stuttgart und Berlin Komposition studiert. Inzwischen unterrichtet er zeitgenössische Improvisation an der Hochschule für Musik Karlsruhe sowie elektroakustische Musik an der Hochschule für Musik Hanseisler Berlin. In seinen Kompositionen für unterschiedlichste Besetzungen kombiniert er Instrumentalspiel mit elektroakustischen Elementen. So auch in seinem eben gehörten Ensemblestück Lowest Common Denominator. Aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft thematisiert Giesen auch in seiner Musik. Dass Social Media, insbesondere Facebook, für viele zeitgenössische Komponisten und Komponistinnen inzwischen auch beruflich relevant ist, bestätigt Giesen. Das ist schon eher die jüngere Generation. Also größere Institutionen, die können ja so nicht arbeiten. Das muss schon auf anderen Wegen dann passieren. Mich würde jetzt zum Beispiel das Donaueschingen-Festival nicht über einen Facebook-Messenger anschreiben, irgendwie für einen Auftrag. Aber so Ensembles, jüngere Ensembles durchaus. Das ist ein ganz verbreiteter Kommunikationsweg so, und es geht einfach schnell. Berufliche oder private Facebook-Nutzung. Bei vielen Komponisten und Komponistinnen lässt sich dies kaum unterscheiden. Es ist manchmal schwierig, das so auseinanderzuhalten, weil natürlich ich auch Freunde, die nichts mit neuer Musik zu tun haben oder die jetzt nicht primär an mir als Künstler interessiert, sondern mit denen ich einfach so befreundet bin, wie auf Facebook in den Kontakten habe. Und das so ein bisschen zu trennen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt schon so eine Art Facebook-Charme, die man nicht erleben möchte. Und es war aber einfach so, dass sich innerhalb von ein paar Jahren dieses Kommunikationsverhalten total verändert hat, weil irgendwann hat man mitbekommen, okay, wenn man da was schreibt, das kriegt ja jetzt jeder mit. Und vorher war das gar nicht so, da war halt irgendwie eine Handvoll von Freunden war da und man hat halt so rumgealbert. Hat das Medium natürlich schon irgendwie jetzt an Freiheit verloren, an Ernsthaftigkeit hinzugewonnen. Und das ist jetzt aber auch schon wieder der Stand von vor ein paar Jahren. Auch der Komponist Genuel von Lilienstern beschäftigt sich in seinen Werken mit aktuellen Thematiken der Gesellschaft. Seine Arbeiten beschreibt der 39-jährige Komponist auf seiner Website als Verbindungen zwischen einem formalstrukturellen Denken, der Verwendung von audiovisuellen Collagetechniken und dem Interesse für die sozialen Kontexte von Musik. Nach seinem Kompositionsstudium in Bremen hatte er an der Hochschule für Musik Hans Eisler Komposition studiert. Fast 10 Jahre ist es her, dass er dabei auch ein Seminar zur Nutzung von Social Media belegte. Das war in der UDK, das hieß Selbstvermarktung im Internet. Irene Kletschke vom Institut für Neue Musik, die hatte mir vorgeschlagen, dass ich da mal hingehe. Und ich bin dann da auch öfters hingegangen und habe mir das so angeschaut und habe dann da verschiedene Ansätze gesehen. Und 10 Jahre ist jetzt eine lange Zeit, würde ich sagen, die seitdem vergangen ist. Und ich glaube, seitdem hat sich da schon sehr viel wieder verändert. Und da gab es dann auch viele Empfehlungen, die ich denke, dass die heute man irgendwie, man die nicht mehr geben würde. Im Rahmen des Villa Aurora Stipendiums Los Angeles verbrachte von Lilienstern 2017 mehrere Monate in den USA. Dort stellte er fest, dass statt Facebook eher Instagram benutzt wurde. Man benutzt nur noch Facebook, um mit den Freunden in Südamerika und Europa Kontakt zu halten. Und es gilt auch als unseriös eigentlich Facebook. Also in Facebook geht es, glaube ich, mehr um Meinungen, teilweise auch um politische Dinge. Und Instagram ist viel ästhetischer. Es ist näher dran an Design und bildender Kunst. Und auf Facebook gibt es halt mehr so Meinungen, würde ich sagen. Die Webseite ist die harte Währung, weil da muss man sich ja richtig hinsetzen, sich selbst ernst nehmen auf eine Art, auswählen, was man da halt zusammenstellt. Und es macht irgendwie dann doch, glaube ich, einen besseren Eindruck. Als Schwester Ramona an AIDS starb, waren ihre letzten Worte ein Gebet für den Unbekannten, durch dessen Blut sie gestorben war. Erster Mord wegen AIDS. Ich habe AIDS. Du hast dich bestimmt bei mir angesteckt, gestand die attraktive New Yorkerin Constance Crispell, 32, ihrem Freund nach dem Sex. In Todesangst legte der Karate-Experte 20 seine Hände so um den Hals der Geliebten, dass er ihren Kehlkopf zerquetschte. Tot. Dann steckte er die Frau in eine Seekiste. AIDS Follies heißt das Musiktheater, das Genuel von Lilienstern im vergangenen Mai in Kooperation mit dem Regie- und Bühnenbildteam Müller-Rinnert in den Sophiensälen in Berlin auf die Bühne gebracht hat. Beim Probenprozess waren Facebook und Instagram tägliche Begleiter. Auf Facebook gab es eine Einladungsseite und ich persönlich fand, dieses Foto, was dafür genommen wurde, das war nicht so ganz gelungen, das war so ein bisschen gewollt. Und später kam ein Fotograf zu den Proben und da wurde der Sänger Schlomi Wagner, als er gerade so eine Art Arie gesungen hat, fotografiert. Und auf ihn drauf wurde ganz häufig das Wort Slut, Schlampe projiziert. Und irgendwie dachte ich auch direkt, das transportiert in Sekundenbruchteilen sehr viel Information und ist gleichzeitig provokativ. Und dann tatsächlich kam es dann auch so, dass auf dieser Facebook-Seite dieses Bild ausgetauscht wurde, ohne dass ich was jetzt gesagt hatte. Und dann plötzlich war dieses Bild da, was viel prägnanter war. Aber es zeigt eben, wie Social Media eigentlich auch so ja, Teil der täglichen Routine oder der täglichen Kommunikation ist und ja trotzdem auch Werbung ist. Hello. aber allgemein glaube ich, dass dieses HIV-Thema irgendwie so schwer ist, dass die Leute da so ein bisschen Respekt vor hatten. Also wir hatten das schon sehr mit Humor gepflastert alles, aber die Leute waren so vorsichtig. Die Bedeutung von face, der Ursprung ist auf Latein, heißt facies. Die Bedeutung wäre wie appearance auf Englisch oder auf Deutsch das Äußerliche. Das heißt, Facebook zeigt das Äußerliche an Menschen. Eris Holz, Komponist und Dozent für algorithmische Komposition an der Hochschule für Musik Hanseisler Berlin. 1977 in Israel geboren, absolvierte er zunächst sein Bachelorstudium im Fach Komposition an der Tel Aviv-Universität. Anschließend zog er nach Berlin und begann sein Masterstudium im Fach Komposition an der Hochschule für Musik Hanseisler. Bis heute arbeitet Holz als freischaffender Komponist in Berlin. Mit dem Thema Social Media setzt er sich intensiv und kritisch auseinander. In seinen 5 Jahren als Facebook-Nutzer hat er festgestellt, dass nicht alle Themen Facebook-kompatibel sind. Dies zeige sich an der Anzahl der Likes. Alle Posts, die etwas Persönliches beinhalten, werden nicht so oft geliked. Facebook ist eine tabuisierte Gesellschaft und es gibt bestimmte Manieren und bestimmte Verhaltensformen, die dort gewünscht sind. Sobald es irgendwie, heute geht's mir schlecht oder heute bin ich depressiv, dann es wirkt seltsam, es wirkt fast psychisch krank, wenn man so will, wenn man solche Äußerungen in diese Plattform tut. Man muss Facebook wie eine Börse sich vorstellen. Das heißt, die Profile, ich sage Profile absichtlich und nicht Menschen, die sind wie Aktien und die Likes sind die Quoten, also die Punkte. Je mehr man Punkte bekommt, hat man mehr Wert, je weniger, umso weniger Wert. So funktioniert ungefähr auch der Algorithmus. Also Profile, die schneller Likes bekommen, stehen in erster Stelle. In einem Markt, sozusagen. Am Anfang war es nur Likes oder nicht liken. Dann hat Facebook entschieden, ja, wir geben jetzt die Leute das Gefühl, sie sind was Besonderes. Und dazu kamen neue Emotionen. Love, wow, traurig und so weiter. Aber eigentlich, sie unterscheiden sich überhaupt nicht von dem allgemeinen Like. Das ist eine verlogene Subjektivität. Bei einem Post war das Damir Bacikin, der hat mein Stück Mach für Trompete gezeigt, also es war eine YouTube-Videoaufnahme und dort hat er zahlreiche Kommentare bekommen für sein tolles Spielen. Generell Videos sind etwas auch sehr Attraktives, wenn Musiker selber zu sehen sind beim Spielen, also besser als bloß Tonaufnahmen. Generell auch für Tonaufnahmen kriegt man auch nicht so viele Likes, weil man braucht Zeit dafür. Und wer hat heute Zeit, wenn man noch so viele anderen Posts schauen muss, in Anführungszeichen, und andere Leute liken? Das ist wie so ein sehr schnelles Bewertungsverfahren, Facebook. zu meinem Post zu dem Mach für Klarinette und Live-Elektronik hatte eine Bekannte von mir geschrieben, sie ist keine Musikerin, sie ist Polizistin. Sie hat geschrieben, ich habe keinen Schimmer von Noten, aber es sieht toll aus. Auf Noten kriegt man sehr viel Likes. Es geht wieder um das Äußerliche. Also keiner würde da wirklich die Noten analysieren online, sondern es geht darum, wie das aussieht. In einem weiteren Post kündigte Iris Holz sein Stück Mach für Orgel an. Zusätzlich habe ich eine kleine Anekdote erzählt, wie kam ich überhaupt zu Orgelmusik. Und für mich war dann zu der Zeit in der Pubertät christliche Orgelmusik so eine Art Rebellion. Wenn ich das in Deutschland sage, das klingt ein bisschen hart, aber ich habe das in Schabbat am Samstag, wo die traditionelle und die orthodoxe Juden ihre Schabbat feiern, dann habe ich christliche Orgelmusik sehr laut gespielt mit riesigen Boxen, die ich nach Innenhof gerichtet habe. Und da fühlte ich mich halt stark und machtvoll. Da kamen unterschiedliche Kommentare von Leuten, was deren Pubertätmusik war. Obwohl er dem Konzept von Facebook kritisch gegenübersteht, pflegt Iris Holz sein Facebook-Profil wie seine Website. Ich muss meine Homepage aktualisieren und ich tue dasselbe auch in Facebook. Ich aktualisiere meine Arbeit immer wieder und ich versuche dann möglichst dann weniger Zeit dort zu verbringen. Das Posten betreibt Iris Holz eher experimentell und doch ist Facebook Teil seines Alltags geworden. Doch nimmt Social Media Einfluss auf seine Musik? Ganz klare Antwort, nein. Ich weiß nicht, ob das Social Media an sich was geändert hat, aber zum Beispiel Johannes Kreidler nutzt die, auch seine eigene Werke spielen mit dem Social Media. Also es ist eine Thematik, was ihn als Komponist, als Künstler interessiert. Und mich interessiert das eigentlich nicht. Ich lese sowieso jeden Morgen das halbe Internet durch zur Inspiration und Information. Wie früher Zeitung lesen, ist halt jetzt Internet lesen, macht den Vormittag meistens aus. Also es ist auch schon auf der Ebene von Vorarbeit, kann ich das eben nutzen, mich da austauschen mit Leuten. Dafür ist es ja auch sehr, sehr nützlich. Johannes Kreidler ist als Komponist für seine multimedialen Werke zu aktuellen gesellschaftlichen Themen bekannt. 1980 in Esslingen geboren, studierte er am Institut für Neue Musik der Musikhochschule Freiburg Komposition. Heute lebt der freischaffende Komponist in Berlin. Social Media gehört für ihn zum Arbeitsalltag. Neben Facebook, einem YouTube-Kanal und Twitter betreibt er einen eigenen Blog. Ich finde es zum Beispiel schon wichtig, einen eigenen Blog zu betreiben, weil Facebook ist halt nun mal eine amerikanische Firma und Twitter ist irgendwie eine Firma und so weiter. Facebook kann theoretisch sich von heute auf morgen abschalten und dann ist alles weg oder so oder kann was auch immer ändern bei sich und was zu meinem Nachteil sein kann, wenn ich mit einem eigenen Blog halt wirklich noch komplett Inhalt und Format in der Hand habe und damit dann auch Leute erreiche, die eben auch nicht auf Facebook sind oder auf Twitter, die ja aus vielleicht guten Gründen eben sowas nicht konsultieren und einfach selbst lieber selber so im Web unterwegs sind. Und da habe ich dann, sozusagen kann ich mein eigenes auch Archiv anlegen von Dingen, die mich selber beschäftigen, auf das ich selber auch immer wieder zurückgreifen kann. die große Quantitäten, die man da erlebt im Netz, dass man halt diesen Stream zum Beispiel auf Facebook oder Twitter hat, eben von vielen kleinen Dingen, aber davon eben ganz viele. Das ist etwas, was dann bei mir in Stücken doch man wieder sieht, dass ich dann auch sehr oft solche Listen zum Beispiel habe. Ich habe so ein Stück, wo ich dann zum Beispiel 40 verschiedene Metal-Stile aufliste. Und man klickt halt immer weiter, klickt sich da so durch diese Beispiele. Epic Doom Metal. Epic Hollywood Metal oder Symphonic Electric Metal. Extreme Metal. Florida Death Metal. Flower Metal oder auch Happy Metal genannt. Funeral Doom Metal. Gothic Metal. Die schnelle Kommunikation und die Selbstinszenierung in sozialen Netzwerken beobachtet Johannes Kreidler mit Gelassenheit. Das ist alles schon so sehr interessant zu beobachten, die Codes, mit denen man da kommuniziert. Und das kann eben auch durchaus wieder inspirierend sein. Es ist auch durchaus interessant zu sehen, in welchem Stil sich die Leute da eben inszenieren. Die eine mit immer irgendwelchen handschriftlichen Skizzen, die andere mit sehr gestylten Fotos, wieder andere zeigen immer ihre Partituren. Das ist ein Theater da und das ist, finde ich, interessant zu sehen, welche Stile sich da vor allem ergeben. I'm a poor artist living in a dark 33 square meter apartment in Berlin, teaching music theory to survive. Your revelations become even more ashamed. In your opinion, all labor unions should work without payment. Now your real political attitude comes up. I hope you really don't want to get in the contest of putting on the poor mouth. Rest assured that I'm significantly more penurious than you are. It has been so for many more years. This preaching to the choir may create... Ausschnitte einer Facebook-Debatte hat Kreidler 2013 in seinem Musiktheater Audio Guide auf die Bühne gebracht. Das Original der Facebook-Debatte zeigte Kreidler dabei auf Videoleinwänden, während Schauspieler sie auf der Bühne erneut lebendig werden ließen. Einen Kulturverfall aufgrund von Smartphones beklagt Kreidler nicht. Selbst bezeichnet er sich als Techno-Optimisten. Andererseits ist es auch wieder so, dass jetzt, glaube ich, immer mehr auch damit gearbeitet wird, dass man irgendwie halt eben auch so installative Konzerte oder solche Mischformen irgendwie macht, wo das Publikum wiederum mehr ermächtigt ist, halt auch selbstständig rumzugehen, rein, rauszugehen und meinetwegen zwischendurch halt auch das Smartphone zu zücken oder sowas. Finde ich grundsätzlich schon auch was Interessantes zu erproben und zu machen. Smartphone zücken ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Also ich bin überhaupt kein Kulturpessimist, der sagt so, ach, heute sitzen sie halt in der U-Bahn und klotzen nur auf ihr Ding. Als ob früher da jetzt so eine wahnsinnige Partystimmung gewesen wäre und sich jetzt alle unterhalten hätten. Also es wird ja viel mehr gelesen als früher zum Beispiel. Das sagen Statistiken, das ist doch erstmal prima. Also mit dem Smartphone wird ja irgendwie, kann ja durchaus im besten Falle man mal doch was sehr, sehr Sinnvolles und Gewinnbringendes machen. Das heißt nicht, wenn man viel liest, dass man auch kritische Gedanken dazu bilden kann. Und das sind die wichtigsten und auch wichtigste für die Kunst, dass sie auch kritisch umgehen kann, weil die Welt braucht Künstlern, eine neue Welt zu schaffen. Und wie kann man eine neue Welt schaffen, wenn man keine kritischen Gedanken ausbilden kann? Die Komponistin Lia Muir ist in den USA aufgewachsen und lebt und arbeitet heute in Berlin. Vor ihrem Kompositionsstudium an der Hochschule für Musik der University of Missouri, Kansas City, hatte Muir ihren Bachelor in Mathematik und Physik abgeschlossen. Inzwischen lebt sie als freischaffende Komponistin in Berlin und leitet das Ensemble für Neue Musik E-Links an der Universität der Künste. Als Amerikanerin, ich bin mit ständig Werbung aufgewachsen. Und man hat so eine Resistenz als Amerikaner zum Werbung. Und ich merke, bei den europäischen aufgewachsenen Leuten, Resistenz ist ein bisschen anders. Ich habe als Amerikaner eine Sensibilität. Wenn ich Werbung sehe, kenne ich das sofort als Werbung. Aber wenn man nicht darauf aufgewachsen ist, könnte das sein, dass diese Sensibilität nicht da gibt. Jetzt ist es total interessant, wie neue Musik sich verkauft. Ich habe so bemerkt, es gibt viele Bilder beim Komponisten, die schauen so ähnlich aus wie in den klassischen Musikbetrieben. Man merkt, okay, jetzt stattdessen einen ernsthaftigen Komponist haben wir einen sexy Komponist, der oder die Sexualität zeigen muss, Musik zu verkaufen. Statt Bildern, die dieses Idee Seriosität vom Ernst der Musik zeigt, sehen wir etwas ganz anderes. Es ist so einfach jetzt Fotos zu nehmen, auch zum Posten, damit man einfach ohne kritische Gedanken das System von den klassischen Musikbetrieb, was mehr Geld macht, imitiert. Jeder Mensch will eine Firma, jeder Künstler muss auch eine Firma sein. Und man nimmt Facebook als ein Beispiel, dass man ständig Werbung über sich selbst macht. Ich bin ein Mensch, ich mache Werbung. Der berühmte Satz von Descartes, I think, therefore I am, ist jetzt: Ich werbe mich, darum bin ich. Ich habe neulich ein Stück komponiert, Just 34, für Solo, Performer und Video. Aber das ist so als Duo gemeint. Michael Weilacher ist der Schlagzeuger, der mit mir gearbeitet hat, hat es sehr schön gespielt. Er spielt aber stattdessen mit einem Duo-Partner mit sich selbst. Er spielt mit einer Reflexion, einer Spiegelung vom Er selbst. Und das ist ein Kommentar von was wir jetzt in der digitalen Welt erleben. Die Idee von Beziehungen in der digitalen Welt sind mehr als Spiegelungen, als Entdeckungen von anderen Leuten. Das Stück zeigt, reine Spiegelungen, er entdeckt nichts von ein anderer Mensch, er entdeckt nichts von ein anderer musikalisches Material. Er spielt einfach so. Und die falsche Identität ist da gezeigt. Es ist ein bisschen hart und kritisch, aber ich sehe sowas in der Welt und das hat mehr mit einem Intentionsmarkt zu tun, als eine echte Vertiefung des Kulturs. Muir ist der Meinung, dass die sozialen Medien zwischenmenschliche Beziehungen verändert haben. Dass man auf Facebook problemlos mehrere hundert Freunde haben kann, beobachtet sie mit Skepsis. Ich habe neulich eine Studie gelesen in der New York Times, was zeigt, dass wir überhaupt keine Kapazität, so viele Freunde zu haben als Menschen. Unser Gehirn hat eine Grenze von was möglich ist und was nicht möglich ist für Beziehungen. Und sie haben in diesen Studien gezeigt, dass der normale Mensch hat nur die Kapazität, 150 Leute als Freunde zu haben. Mit die engsten Freunde ist es nur 10 Leute, was überraschend ist. Und wie die engste Freunde ist es nur 1,5. In der digitalen Realität, wir haben den Eindruck, dass man doch 3000 Leute als Freunde haben kann. Und das stimmt überhaupt nicht. Es ist wichtig, die Grenzen zu beachten. Und das zeigt für den psychologischen Entstehen des Menschen, das könnte zu einer Krankheit, psychologische Krankheiten und einer Problematisierung für echte Beziehungen mit anderen Leuten. Neben der Problematisierung menschlicher Beziehungen befürchtet Muir eine stärkere Verbreitung von Rassismus durch soziale Medien. Individualität in der digitalen Welt ist anders geworden als in einer Lesekultur natürlich. Wie in den Gedanken von McLuhan, diesem kanadischen Philosoph von den 60er Jahren. Es gibt diesen sozialen Druck, etwas Ähnliches zu machen. Zum Beispiel, meine Freunde machen Bilder beim Eisessen. Ich muss auch ein Bild für meinen Eis machen und das auch posten online. Man funktioniert mehr in einem Clan. Und das könnte zu Problemen werden, wie wir jetzt sehen, zum Beispiel bei den AfD oder wie in den USA, wenn den Rassismus jetzt viel mehr Kraft in der Kultur hat, weil die Leute einen Clan ausbilden können. Enttäuscht von der Art und Weise, auf Facebook zu kommunizieren, waren auch die Komponisten Stefan Keller und Johannes Boris Borowski. Beide haben ihren Facebook-Account inzwischen gelöscht. Die Kommunikation mit Menschen auf Facebook empfand Stefan Keller als einseitig. Ich habe mich vor etwa 6 Jahren angemeldet bei Facebook, weil ich für längere Zeit im Ausland war, in Indien. Und habe dann aber relativ schnell das Interesse verloren, ja, weil mir diese Art der Selbstinszenierung, der Selbstdarstellung irgendwie etwas unsympathisch geworden ist bei manchen Menschen, die ich eigentlich sonst mochte und diese Seite, diese Art, sich zu inszenieren, von ihnen gar nicht kannte. Und ja, deswegen habe ich mich dann nach wenigen Wochen wieder verabschiedet. Zum Beispiel schon etwas überraschend, dass man von Menschen dann plötzlich Freundschaftsanfragen kriegt, mit denen man vor 5 oder 10 Jahren zu tun hatte. Man will einander nicht anrufen oder irgendwie, man interessiert sich nicht wirklich für einander persönlich. Aber auf Facebook dauert es dann ein paar Stunden, dass man entdeckt wird und eine Freundschaftsanfrage kriegt. Und dann realisiert man sehr schnell, dass es nicht, weil die Person jetzt denkt, ach, würde gerne wieder mal keine Ahnung, Kaffee trinken gehen oder so, sondern weil dann da ständig irgendwelche Posts kommen, die mir zeigen sollen, wie toll und erfolgreich diese Person ist. So, diese Art von Interaktion habe ich ein bisschen abgetan. Ein Ausschnitt aus Stefan Kellers Stück Soma oder die Lust am Fallenlassen, gespielt vom Safran-Ensemble. Stefan Keller hatte an der Musikhochschule Zürich ein Konzertdiplom im Fach Oboe erworben, bevor er an der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin Komposition studierte. Sein DAAD-Stipendienaufenthalt in Mumbai sowie Unterricht auf dem indischen Instrument Tabla intensivierten Kellers Beziehung zur indischen Musik. Für seine Konzerte wirbt Stefan Keller meist per E-Mail-Newsletter. Außerdem hat er eine Website mit Aufnahmen einiger seiner Werke. Das Prälude für Tabla Solo und Live-Elektronik hat Stefan Keller außerdem als Video auf YouTube veröffentlicht. So ein Stück, das etwas ungewöhnlich ist von der Besetzung her und das man auch schlecht nur hören kann, weil eben die Tabla ein Instrument ist, das hier nicht so gut bekannt ist. Das heißt, man kann dazu schlecht den performenden Körper assoziieren, was man bei einer Geige oder so automatisch tut, denke ich. Es geht bei der Tabla hier nicht so gut, weil die Leute das Instrument nicht so gut kennen. Deswegen war das sehr sinnvoll, dass ich da ein Video gemacht habe. Und das ist auch wahrgenommen von Leuten, die nicht nach mir gesucht haben oder die sonst nie auf mich gestoßen wären, sind auf dieses Stück gestoßen über YouTube. Während sich Keller gegen die Nutzung sozialer Medien entschieden hat, begeistert er sich für YouTube als umfangreiche Musikbibliothek. Hauptsächlich höre ich Musik auf YouTube. Klar, ich gucke mir dann auch Videos an, wenn es die dazu gibt, aber es geht meistens eigentlich um die Musik. Und habe da schon sehr viele tolle Dinge entdeckt. YouTube finde ich ganz toll. Auch der Komponist Johannes Boris Borowski nutzt kein Facebook. Der Zusammenarbeit mit namhaften Ensembles steht das nicht im Wege. Das eben gehörte Stück Dex für Ensemble wurde 2015, gespielt vom Safran-Ensemble, auf der CD Klangrede veröffentlicht. Weitere Ensembles, mit denen Borowski zusammenarbeitet, sind etwa das Trio Catch und das Sonarquartett. Der 39-jährige Komponist hat ebenfalls bei Hans-Peter Kieburz an der Hochschule für Musik Hans Eisler Komposition studiert und arbeitet freiberuflich in Berlin. An Facebook stört Borowski neben der Selbstinszenierung von Personen die nachträgliche Inszenierung des Konzertmoments. In der zeitgenössischen Musikszene hält Johannes Boris Borowski es nicht für notwendig, als Komponist in sozialen Medien aktiv zu sein. Ja, wenn wir schon über Vermarktung sprechen oder über Markt, dann ist der Markt im Bereich der neuen Musik oder im Bereich der freien Musikszene eigentlich sehr, sehr überschaubar und sehr klein und spielt sich nicht oder nur zum sehr geringen Rahmen auf Facebook ab, sondern man kann ihn persönlich betreten, man kann diesen Markt besuchen, man kann persönlich seine Produkte anbieten oder andere Produkte anschauen. Also das ist die Art und Weise, wie im Normalfall Kontakte hergestellt werden und Kontakte gepflegt werden. Welche Rolle also spielt Social Media heute für Komponisten und Komponistinnen zeitgenössischer Musik? Tatsächlich bieten Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. der neuen Musik die Chance, nach außen zu treten und nicht ausschließlich das elitäre Stammpublikum zu bedienen. Soziale Medien werden so zu einer Bühne, bei dem das Publikum jedoch meist anonym bleibt. Andererseits scheint durch die Likes auf Facebook ein neuer Wettbewerb entstanden zu sein, der Künstler und Künstlerinnen dazu verleitet, sich eine neue Persönlichkeit aufzubauen, die sie in der Parallelwelt der sozialen Medien repräsentiert. Als Komponist oder Komponistin steht man vor der Entscheidung, sich dem entweder zu entziehen oder mitzumachen. Allzu ernst sollte man das ganze Spiel dann aber wohl doch nicht nehmen. Humor scheint in den sozialen Medien das Erfolgsrezept zu sein. Weil natürlich jeder nur seinen Erfolg postet, sieht man nie die Misserfolge, also man sieht immer nur so die absolute Gipfellinie. Das kann schon Druck erzeugen, das muss man aber auch einfach reflektieren. Das ist, glaube ich, auch eine generelle Tendenz eben in unserer Gesellschaft, dass Facebook natürlich ein Selbstdarstellungsinstrument ist. Und in dem Sinne ist es dann natürlich auch irgendwie eine Plattform, ja, eine Bühne, könnte ich sagen, die für mich als Künstler eben auch interessant und relevant ist. Natürlich will ich das auch nicht nur passiv konsumierend verwenden, sondern irgendwie auch aktiv mitgestalten. Es gibt den Satz von dem französischen Philosophen Jean Baudrillard, alles wird Werbung. Und ich glaube, das stimmt auf eine Art. Und trotzdem bin ich jetzt gerade, was Kunst betrifft, nicht so skeptisch, weil wenn ein Konzert wirklich gut ist, merkt man das in dem Moment und das hat eine Unmittelbarkeit und das kann eben doch durch dieses Drumherum und die Werbung nicht ersetzt werden.